Deutschlandfunk. Musikjournal. Der Weg in die Antike führt zu Elektra und Richard Strauss oder aktuell nach Berlin. Archäologinnen und Archäologen sind normalerweise mit Gegenständen beschäftigt, die man sehen und anfassen kann. Knochenfunde, Grabbeigaben, Splitter von alten Vasen und etliches mehr. Doch was tun, wenn ihre Funde sich auf musikalische Praktiken unserer Vorfahren beziehen? Vieles ist längst verklungen und wir reden hier wohlgemerkt von einer Zeit, die sehr weit zurückreicht. Wie schwierig Rekonstruktionen alter Traditionen sind, wissen wir spätestens seit den Bemühungen um die historische Aufführungspraxis, und das ist in der Barockzeit gewesen. In zwei Ausstellungen mit dem Titel Klangbilder in Berlin arbeiten Archäologen und Musikarchäologen gemeinsam daran, den Klang der Antike für das Publikum vorstellbar zu machen. Matthias Noether hat am Beispiel der alten Griechen eine Ahnung davon bekommen, wie sie dabei vorgehen. Der Musikarchäologe Stefan Hagel von der Österreichischen Akademie der Wissenschaften singt aus Homers Odyssee und begleitet sich selbst auf einer antiken Leier, der Lyra. Ungefähr 3000 Jahre alt sind diese Texte. Aber wurden Homers Epen in der klassischen Antike überhaupt gesungen? Diese Frage stellen sich Altertum-Fans gerne. Das zu überprüfen, dafür ist Stefan Hagel als Altphilologe und Musikarchäologe zuständig. Ergebnis? Die berühmten Hexameter der homerischen Dichtung enthalten im altgriechischen Original durchaus Spuren davon, dass sie gesungen, nicht gesprochen wurden, sagt Hagel. Wenn das so ist, müsste dann nicht Reflex von dieser Praxis in der Verteilung der Wortakzente in den Versen da sein. Das war Teil meiner Magisterarbeit, das auszuwerten, den Computer beizubringen, Hexameter zu lesen und dann zu zählen und vor allem Erwartungswerte sehr komplex zu berechnen und zu vergleichen. Und es stellte sich heraus, es gibt hier tatsächlich Verteilungen, die sich nicht anders erklären lassen, also die nicht grammatisch von der Art der Wortarten oder rein metrisch erklärbar sind, sondern, soweit ich sehe, ausschließlich melodisch. Stefan Hagel spielt auf keinem Originalinstrument, denn aus der griechischen Antike sind keine vollständigen Leiern überliefert. Wie buchstäblich verschwunden antike Musik meistens ist, etwa die Klänge des 6. bis 3. griechischen Jahrhunderts vor Christus, davon erhält man zurzeit in einer Vitrine des Alten Museums in Berlin einen Eindruck. Zu sehen ist eine dünne Spange aus Bronze. Die Spange gehört zu einem Aulos, einem Blasinstrument mit zwei Rohren. Die streben vom Mundstück aus V-förmig auseinander. Der Luftstrom geht durch beide Rohre gleichzeitig. Die Musik ist immer zweistimmig. Aulos-Spieler sind auf zahlreichen Vasen der griechischen Antike abgebildet. Schon das Instrument ist heute unbekannt und die kleine Spange sieht wiederum nicht im Entferntesten so aus, als würde sie zu einem Musikinstrument gehören. Musikarchäologe Stefan Hagel ist von dem Fund trotzdem sehr angetan. Ein Stück von einem Mechanismus zum Verschließen und Öffnen von Tonlöchern auf einem Aulos, die jenseits der Erreichbarkeit der Finger liegen. Davon haben wir nicht allzu viele weltweit. In diesem Fall ist leider nur einer erhalten und das Instrument dazu fehlt ebenso wie die vermutlich anderen. Aber der ist dafür so exzellent erhalten, dass man die feinsten Details viel besser studieren kann als auf manchen besser erhaltenen Funde. Es ist eine Steinstatue aus dem antiken Pergamon, die Hagel und seinen Kollegen entscheidende Informationen liefert. Denn die Statue, heute in einem Moskauer Museum zu finden, hält eine höchst detailliert ausgearbeitete Aulos-Darstellung in ihren Händen und auch die Metallspange ist hier Stein geworden. Im 4. Jahrhundert vor Christus versuchten berühmte Aulos-Spieler offenbar, ihre Spielmöglichkeiten durch solche technischen Neuerungen zu erweitern. Agnes Schwarzmeier und Nina Zimmermann-El-Seifi haben die Klangbilderausstellung in Berlin kuratiert. Sie haben dafür Stücke aus dem Bestand des Alten Museums hervorgeholt, die in der Nachkriegszeit noch nicht zu sehen waren. Sie sind Archäologinnen, keine Musikarchäologinnen, doch auch ihr Wissen über die Bildsprache des klassischen Altertums ist wichtig, wenn man die Musik der vorchristlichen Zeit zum Vorschein bringen will, sagt Agnes Schwarzmeier. Zum Beispiel eine Kithara gibt es überhaupt nicht, da ist keine einzige überliefert. Und insofern werden die Bilder auf attischen Vasen benutzt, um diese Musikinstrumente zu rekonstruieren. Und um überhaupt klarzumachen, welche kulturelle und soziale Bedeutung ein bestimmtes Instrument in der damaligen Zeit besaß. Auf einer Vase in der Berliner Ausstellung Klangbilder etwa ist Orpheus dargestellt. Der berühmteste Sänger des antiken Mythos spielt die Kithara. Allein das zeigt ihren Stellenwert. Nina Zimmermann-El-Seifi erklärt, wie man auf antiken Darstellungen musikalischer Ereignisse deren Wirkung auf die damalige Gesellschaft nachvollziehen kann, und zwar die heilbringende Wirkung einerseits, die Gefahren andererseits. Orpheus war ein Musiker aus Thrakien, so etwa im südöstlichen Balkan. Und seine thrakischen Landsleute, die galten als besonders wilde Krieger, kann man sagen. Und hier sehen wir, wie sie ganz hingerissen dem Spiel und dem Gesang des Orpheus lauschen. Und man sieht die verschiedenen Reaktionen. Man sieht das gebannte Zuhören. Ein Krieger geht ganz nah zu Orpheus hin, der andere ehrfürchtig distanziert. Einer hat geschlossene Augen, also total in die Musik versunken. Sein Kamerad lehnt an seiner Schulter. Also was für Krieger eigentlich ungewöhnlich ist. Hier sehen wir das Beruhigende, das befriedende, gemeinschaftsstiftende, die Gefahren, die thematisiert der Mythos von Odysseus und den Sirenen. Womit man wieder bei Homer wäre, bei den Sirenen und dem an den Schiffsmast gefesselten Odysseus, der ihren gefährlichen Gesang doch so gerne hören möchte. Wie diese dramatische Stelle der Odyssee einst von fahrenden Sängern musikalisch gestaltet wurde, das wüsste man gerne. Es würde weiteren Aufschluss darüber geben, wie antike Menschen über Musik dachten. Wie also klang Homer? Man wird diese Frage nie genau beantworten können und ist doch einer Antwort näher gekommen. Zwei Ausstellungen unter dem Titel Klangbilder gibt es derzeit in Berlin. Musik im alten Ägypten, diese Ausstellung findet im Neuen Museum statt. Musik im antiken Griechenland, im alten Museum. Beide sind bis zum 3. Juli noch zu sehen. Deutschlandfunk. Musikjournal.